SWR 2 Hörspiel. Fall für Sherlock Holmes. Kriminalhörspiel nach einer Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Heute The Copper Beeches. Oder Das Haus bei den Blutbuchen. Es war an einem kalten Aprilmorgen des Jahres 1889. Wenn ich mich recht erinnere, war es der 5., ein Freitag. Seit Tagen schon saß Holmes untätig in der Wohnung herum, durchforstete die Zeitungen, doch schien ihn diese Lektüre nicht sonderlich aufzumuntern. Watson, ich sage dir, es geht bergab mit dem Verbrechen in London. Die Gauner haben keinen Mut mehr. Arbeiten nach Schema F. Seit Wochen gab es nicht einen Kriminalfall, der auch nur ein Mindestmaß an Originalität aufwies. Wenn das so weitergeht, verkümmert mein Talent. Hier. Schau dir diesen Brief an, den ich gestern erhielt. Die Dame scheint mich nicht für einen Detektiv, sondern für eine Art Lebensberater zu halten. Lieber Mr. Holmes, ich wäre Ihnen dankbar für einen Rat, ob ich eine mir angebotene Stellung als Erzieherin annehmen soll oder nicht. Ich erlaube mir deshalb, Sie morgen gegen 11 Uhr aufzusuchen. Violet Hunter. Kennst du die Dame? Woher sollte ich? Ich werde sie gleich zum ersten und wahrscheinlich auch letzten Mal sehen. Da ich ihr vorschlagen werde, einen Pfarrer oder eine Wahrsagerin mit ihrem Problem zu behelligen. Aber vielleicht ist ihr Problem doch etwas interessanter, als es diese paar Zeilen vermuten lassen. Ja, diese kleine Hoffnung habe ich auch. Sonst hätte ich den Brief schon gestern retourniert. Ich glaube, da ist jemand gekommen. Ah, das wird sie sein. Ja, bitte? Mr. Holmes, eine Miss Hunter möchte Sie sprechen. Ja, ich lasse Sie, bitte. Mr. Holmes? Ganz recht, Miss Hunter. Dies ist Dr. Watson, ein guter Freund. Sehr freut mich. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich hoffe, dass ich Sie mit meinem Besuch nicht belästige. Aber ich hatte ein sehr merkwürdiges Erlebnis, das ich nicht recht einschätzen kann. Lassen Sie hören, Miss Hunter. Nun, bis vor 2 Monaten war ich Erzieherin bei Oberst Monroe. Doch dann wurde er nach Halifax versetzt und nahm seine Familie mit. Seitdem bin ich trotz vieler Bemühungen ohne Stellung, bis ich letzte Woche wieder einmal bei Miss Doper vorsprach, die eine Agentur für Erzieherinnen leitet. Als ich das Büro betrat, saß neben Miss Doper noch ein sehr dicker Mann, der mich sofort über seine Brillengläser hinweg anstarrte. Das ist die richtige Miss Doper. Genau diese Dame ist es. Oh, das ist Miss Violet Hunter, Sir. Darf ich bekannt machen, Mr. Jeffrey Rucastle? Sehr angenehm, Miss Hunter. Guten Tag. Sie suchen eine Stellung? Ja, ganz recht, Sir. Als Erzieherin. Oh, sehr gut. Wunderbar. Was verlangen Sie im Monat? Nun, ich habe zuletzt 4 Pfund bekommen. Was? 4 Pfund für eine so attraktive und tüchtige junge Dame? Nun, das scheint mir keineswegs ein angemessenes Entgelt zu sein. Sir, ich weiß nicht, was Sie erwarten. Ich spreche zwar Französisch und spiele recht gut Klavier. Ausgezeichnet, Miss Hunter. Und vermutlich wissen Sie auch, mit Kindern umzugehen. Ich habe Kinder sehr gern, Sir. Wunderbar. Ganz ausgezeichnet. Also schlagen Sie ein. Ich biete Ihnen 100 Pfund im Jahr und 20 davon als Anzahlung. Nicht kleinlich, dieser Mr. Rucastle. Er bot Ihnen also glatt das Doppelte eines normalen Gehalts. Ja, es war ein sehr großzügiges Angebot. Trotzdem, oder gerade deshalb war ich skeptisch. Ich wollte nicht zusagen, ehe ich nicht Genaueres über meine zukünftige Tätigkeit erfahren hatte. Kennen Sie Hampshire, Miss Hunter? Nein. Och, eine zauberhafte Gegend. Wir wohnen 5 Meilen von Winchester entfernt. Das Haus ist von alten Blutbuchen umgeben. Sehr ruhig und romantisch. Eine wahre Idylle. Und meine Pflichten, Mr. Rucastle? Mein Sohn. Ein 6-jähriger Strolch, der am liebsten allen Katzen hinterherläuft, um sie am Schwanz zu ziehen. Er braucht eine führende Hand. Wenn ich Sie recht verstehe, Sir, wäre ich nur für Ihren Sohn verantwortlich. Ja, in erster Linie. Natürlich sollten Sie mitunter meiner Frau ein paar Gefälligkeiten erweisen, sofern Ihre Wünsche nicht derart aus dem Rahmen fallen, dass eine Dame wie Sie sie nicht akzeptieren kann. Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen, Sir. Oh, seien Sie unbesorgt, Miss. Es ist höchst einfach. Meine Frau wünscht sich ein Mädchen, das auch ab und zu bei ihr sitzt, sie unterhält, beziehungsweise mit ihr konversiert. Sie verstehen? So, ja, selbstverständlich mache ich das gern, Mr. Rucastle. Sehen Sie, ich wusste es. Und vermutlich macht es Ihnen auch nichts aus, Ihre langen Haare kurz zu schneiden, bevor Sie zu uns kommen. Wie bitte? Nun ja, ich gebe zu, es mag eine etwas sonderbare Bitte an eine junge Dame sein, die so wunderbar hat. Aber meine Frau hat ganz präzise Vorstellungen. Oder nennen Sie es Launen. Doch ich bin sicher, dass Sie sonst gut zu uns passen. Ich weiß nicht, Mr. Rucastle. Ich glaube nicht, dass ich meine Haare abschneiden möchte. Nicht? Nein, Sir. Bedauere. Schade, Miss Hunter. Es tut mir aufrichtig leid. Sie wären für diese Position bestimmt geeignet gewesen. Sie können sich nicht vorstellen, Mr. Holmes, was für Vorwürfe ich mir habe anhören müssen. Von Miss Doper und auch von meinen Freundinnen. So eine Stellung auszuschlagen. Und ich muss zugeben, dass ich mir auch nicht mehr sicher war, ob ich nicht vorschnell abgelehnt hatte. Tja. Und dann erhielt ich vor 3 Tagen diesen Brief hier. Aha. Von Mr. Jeffrey Rucastle persönlich. Watson, vielleicht bist du so gut und liest ihn uns vor. Sehr gern. Also. Liebe Miss Hunter, nachdem ich meiner Frau ausführlich von Ihnen erzählt habe, drängt sie mich, Ihnen umgehend zu schreiben. In der Tat erinnern Sie uns an unsere Tochter Alice, die seit einiger Zeit in Philadelphia weilt und die wir schmerzlich vermissen. Meine Frau wünscht sich, dass Sie bald zu uns kommen und ich versichere Ihnen, dass wir Sie wie unsere Tochter aufnehmen werden. Unsere Bitte, dass Sie Ihr Haar kurz tragen möchten, bleibt bestehen. Doch vielleicht fällt Ihnen die Entscheidung leichter, wenn ich Ihnen mitteile, dass wir diese kleine Unannehmlichkeit mit zusätzlich 20 Pfund im Jahr vergüten werden. Bitte teilen Sie uns bald Ihren Entschluss mit. Hochachtungsvoll, Jeffrey Rucastle. Nun, Miss Hunter, und wie haben Sie sich entschieden? Tja, ich kann es mir eigentlich nicht leisten, die Stellung abzulehnen. Doch bevor ich Mr. Rucastle endgültig zusage, wollte ich Ihren Rat hören. Ich kann Ihnen diese Entscheidung nicht abnehmen, Miss Hunter. Aber Sie können mir sagen, was Sie von der Sache halten. Ich kann höchstens spekulieren. Und das haben Sie sicher auch bereits getan. Sicher. Aber die einzige Erklärung, die mir plausibel erscheint, ist die, dass Mrs. Rucastle vielleicht nicht ganz normal sein könnte. Und dass Ihr Mann sich alle Mühe gibt, das zu vertuschen. Um die Einweisung in eine Anstalt zu vermeiden. Eine logische Erklärung. Was meinst du, Holmes? Möglich. Sicher die nächstliegende. Was natürlich bedeuten würde, dass das romantische, von alten Blutbuchen umstandene Landhaus nicht unbedingt ein Paradies für Sie wäre, Miss Hunter. Ja. Aber 120 Pfund im Jahr, Mr. Holmes. Ja, eben. Das ist der Punkt. Mr. Rucastle ist sehr großzügig. für meinen Geschmack etwas zu großzügig. Sie verstehen, was ich damit sagen will? Vermutlich haben Sie recht, Mr. Holmes. Aber ich muss die Stelle einfach annehmen. Nun ja. Sie müssen das natürlich selbst entscheiden, Miss Hunter. Jedenfalls war es vernünftig von Ihnen, mich aufzusuchen und mir Ihre Bedenken mitzuteilen. Und falls Sie Anhaltspunkte finden sollten, die Ihr ungutes Gefühl bestätigen, dann zögern Sie nicht, mir umgehend zu telegrafieren. Ich werde Ihnen jederzeit gern zur Seite stehen. Danke, Mr. Holmes. Jetzt werde ich etwas beruhigter nach Hampshire fahren. Wiedersehen, meine Herren. Leben Sie wohl, Miss Hunter. Auf Wiedersehen, Miss Hunter. Wiedersehen. Eine bemerkenswerte junge Dame. Mutig und dazu noch ausgesprochen hübsch. Findest du nicht, Holmes? Du sagst es, lieber Watson. Und was ihren Mut betrifft, ich glaube, sie wird ihn brauchen. Du meinst, dass sie sich in Gefahr begibt? Ich meine, dass wir schon bald von ihr hören werden. Es vergingen 2 Wochen, in denen wir nichts von der jungen Dame hörten. Doch am 19. April, es war schon spät in der Nacht, schellte es an der Tür. Telegramm, Sir. Können Sie bitte quittieren. Natürlich. Hier, für Sie. Danke, Sir. Ich vermute, eine Nachricht aus Hampshire, nicht wahr? Ja. Wie kommst du darauf? Nun, da die Gauner der Weltstadt London gegenwärtig außerordentlich zurückhaltend sind, nehme ich an, dass meine Sorgen um unsere hübsche Klientin berechtigt waren. Ja. Hier, lies. Erwarte Sie dringend morgen Mittag, Hotel Schwan, Winchester. Weiß nicht mehr weiter, Hunter. Das klingt nicht gut. Nein. Ich denke, wir nehmen morgen früh den ersten Zug. Um 8.30 Uhr saßen wir im ersten Zug nach Winchester. Während sich Holmes in die Morgenzeitungen vergrub, genoss ich die Fahrt durch die schöne Landschaft Hampshires. Es war kurz nach 11, als wir Miss Hunter im Salon des Hotel Schwan begrüßten. Ah, Mr. Holmes. Sie können sich nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin, dass Sie gekommen sind. Meine Herren. Guten Tag, Miss Hunter. Guten Tag. Ich pflege mein Wort zu halten, Miss Hunter. Und erst recht dann, wenn ich es einer so hübschen jungen Dame wie Ihnen gegeben habe. Tja, wo setzen wir uns? Vielleicht dort in die Ecke. Komm. Ja. Tja, dann erzählen Sie. Ich muss mich kurz fassen, denn ich werde um 3 zurückerwartet. Ja, gut. Wir hören. Zuerst sollen Sie wissen, dass ich in keiner Weise schlecht behandelt werde. Bestimmt nicht. Auch ist Mrs. Rucastle keineswegs verrückt, wie wir vermutet haben. Und doch sind mir die Familie und das Haus unheimlich. Inwiefern, Miss Hunter? Tja, also, als mich Mr. Rucastle damals vor 2 Wochen von der Bahn abholte, war er bester Laune. Meine Frau und auch der kleine Philipp sind schon sehr gespannt auf Sie, Miss Hunter. Ja, ich freue mich auch auf meine Arbeit. Wissen Sie, seit meine Tochter nach Philadelphia ging, ist es nicht mehr so lustig wie früher in Copper Beaches. Weshalb ging Ihre Tochter fort? Alice war 20 Jahre alt und es gab immer wieder kleine Differenzen mit ihrer Stiefmutter. Und freilich nichts Ernstes. Eher Eifersüchteleien auf den kleinen Philipp. Oh, ich verstehe. Sie müssen wissen, meine Frau ist wesentlich jünger als ich. Wir sind erst 7 Jahre verheiratet, nachdem meine erste Frau plötzlich verstarb. Alice und Martha, meine zweite Frau, waren ein bisschen wie rivalisierende Geschwister. Ich weiß nicht, Mr. Holmes, ob Sie sich ein Bild machen können. Doch, doch. Keine Sorge. Nun, Mrs. Rucastle ist sehr still. Ganz im Gegensatz zu ihrem Mann und dem kleinen Philipp. Ich glaube, dass sie irgendwelche Probleme hat. Und was ist mit dem Kleinen? Ja, er macht mir Sorgen, Mr. Holmes. Ich habe nie gedacht, dass Kinder so grausam sein können. Sein größter Spaß ist es, Tiere zu quälen, bis aufs Blut. Ich finde das geradezu anormal. Hm. Wer wohnt sonst noch im Haus? Irgendwelche Dienstboten? Ja. Ja, die Tolles. Gott sei Dank habe ich wenig mit ihnen zu tun. Erst verständlich betrunken und die Frau ewig brummig. Aber Aber ich muss Ihnen unbedingt noch die Geschichte mit dem Kleid erzählen. Ich war gerade 2 Tage in Copper Beaches. Da kam Mr. Rucastle in mein Zimmer hinauf. Ja, herein. Miss Hunter? Ja? Wie geht es Ihnen, Miss Hunter? Danke, gut, Mr. Rucastle. Das höre ich gern. Ich komme mit einer Bitte zu Ihnen. Mit einer Bitte, meiner lieben Frau. Wenn ich etwas für Sie tun kann? Ja. Schauen Sie, wie gefällt Ihnen dieses Kleid? Oh, es ist sehr apart. Ein wunderschönes Blau. Nicht wahr? Es ist sehr hübsch. Können Sie sich vorstellen, das Kleid für uns zu tragen? Oh. Meine Frau würde sich sehr freuen. Wollen Sie es nicht gleich einmal anprobieren? Jetzt? Es reicht, wenn Sie es jeden Nachmittag für eine Stunde anziehen, während Sie uns vorlesen. Meine Frau hört am liebsten Dickens. Also gut, wenn Sie es wünschen. Darf ich Sie bitten, mich einen Moment allein zu lassen? Schön. Dann erwarten wir Sie gleich im Salon. Von nun an lasse ich jeden Nachmittag den Rucastles vor, im blauen Kleid. Ich musste mich dazu auf einen besonderen Stuhl setzen, mit dem Rücken zum Fenster. Doch schon bald merkte ich, dass man mir gar nicht zuhörte. Stattdessen starrten meine Zuhörer wie gebannt aus dem Fenster hinter mir. Haben Sie eine Ahnung, wen oder was Sie dort beobachteten? Ja. Vorgestern versteckte ich einen kleinen Handspiegel im Taschentuch. Als ich mir die Stirn wischte, erkannte ich draußen auf der Straße einen jungen Mann, der uns sehr genau beobachtete. Doch wahrscheinlich hat Mrs. Rucastle meinen Trick durchschaut. Miss Hunter? Ja, Mrs. Rucastle? Erwarten Sie etwa einen Freund? Ich? Nein, Madame. Wie kommen Sie darauf? Da draußen steht ein Kerl, der Sie schon eine ganze Weile unverschämt anstarrt. Oh ja, ich sehe den Mann. Aber ich kenne ihn bestimmt nicht. Ich glaube trotzdem, es ist besser, wenn wir die Vorhänge schließen. Langsam fügt sich das Puzzle zusammen. Ja, Mr. Holmes, aber die folgenden Erlebnisse scheinen mir in gar keiner Beziehung zu den bisherigen zu stehen. Trotzdem, Miss Hunter, jede Einzelheit ist wichtig. Erzählen Sie. Also gut. Als Mr. Rucastle mir nach meiner Ankunft das Haus zeigte, führte er mich zu einem Schuppen neben der Küche. Kommen Sie, Miss Hunter. Ich muss Ihnen noch Carlo vorstellen. Carlo? Ja, Carlo ist meine Dogge. Schauen Sie. Oh Gott, möglich sollte man ihm nicht zu nahe kommen. Ganz recht, Miss Hunter. Einen besseren Wachhund gibt es nicht. Der Einzige, der mit Carlo zurechtkommt, ist der alte Toller. Und Gnade jedem Storch, der nachts den Hof betritt. Also läuft die Dogge nachts frei herum? Ja. Glauben Sie mir, Mr. Holmes, ich habe noch nie so einen riesigen Hund gesehen. Fast so groß wie ein Kalb. Das passt gut ins Bild. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon gesagt habe, Mr. Holmes, dass ich meinen abgeschnittenen Zopf als Erinnerung mit nach Hampshire genommen hatte. Als ich nun meine Sachen einräumen wollte, merkte ich, dass ich eine von den 3 Schubladen der Kommode in meinem Zimmer nicht öffnen ließ. Mit einer Haarnadel kriegte ich sie auf und fand darin einen Zopf, der haargenau dem Ihren glich. War es so? Ja. Ich habe die Zöpfe nebeneinander gelegt. Sie hatten die gleiche Farbe und die gleiche Länge. Wissen Sie, was das zu bedeuten hat? Ich glaube, ja. Aber schildern Sie uns noch die Räumlichkeiten des Hauses. Die Räumlichkeiten, ja. Im unbewohnten Ostflügel des Hauses gibt es eine Tür, zu der ich keinen Schlüssel habe. Mr. Rucastle behauptet, er habe dort sein Fotolabor eingerichtet. Deshalb sei auch das Fenster, das zum Hof hinausgeht, immer verdunkelt. Sie scheinen dieser Behauptung wenig Glauben zu schenken. Das stimmt. Mr. Rucastle ist ein Mann, der nur wenig technisches Verständnis hat. Und ich habe ihn auch noch nie mit einer Kamera gesehen. Haben die Tollers Zutritt zu diesem Raum? Ja. Deshalb wurde ich neugierig. Jeden Mittag betritt der alte Toller mit einer schwarzen Tasche den Raum. Gestern war er wieder so betrunken, dass er vergaß, den Schlüssel abzuziehen. Ich nutzte die Gelegenheit. Ich schloss die Tür auf und betrat einen schmalen Gang. Von dort gingen drei Türen ab. Zwei davon standen offen. Die dritte war verriegelt. Bevor ich weiter nachforschen konnte, hörte ich hinter mir Schritte. Miss Hunter! Haben Sie sich verlaufen? Mr. Rucastle, mein Gott, haben Sie mich erschreckt. Das tut mir leid, aber wie kommen Sie hierher? Philipp war plötzlich verschwunden. So? Der Kleine ist bei seiner Mutter. Ach so, dann ist ja alles gut. Ja. Aber ich wünsche nicht, dass Sie sich in diesem Flügel aufhalten. Oh, das wusste ich nicht. Nun wissen Sie es. Tja, dann. Im Übrigen hat Toller den Auftrag, den Hund loszulassen, wenn sich hier jemand herumtreibt. Meine Herren, ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wie mir zumute war. Ich wusste mir keinen anderen Rat, als Ihnen sofort zu telegrafieren. Das war das einzig Richtige, Miss Hunter. Denn es scheint höchste Zeit zum Handeln. Was hatten die Rucastles heute Abend vor? Sie wollen auswärts einen Besuch machen. Deshalb muss ich um 3 Uhr zurück sein, um auf den Kleinen aufzupassen. Das passt sehr gut. Wie steht's mit dem alten Toller? Ich fürchte, betrunken wie immer. Umso besser, dann ist er versorgt. Bleibt noch Mrs. Toller. Gibt es im Haus einen Keller, der gut zu verriegeln ist? Den Weinkeller? Gut. Miss Hunter. Ja? Glauben Sie, Sie könnten die Frau dorthin locken und dann einsperren? Ich? Das käme uns sehr entgegen. Ich weiß nicht, ich will's versuchen, aber... Danke. Was haben Sie vor, Mr. Holmes? Wir werden heute Abend Miss Alice Rucastle befreien. Wen? Sie wird vermutlich schon längere Zeit von ihrem eigenen Vater und ihrer Stiefmutter gefangen gehalten. Sie meinen... Ja, Sie, Miss Hunter, wurden engagiert, um die Rolle der Tochter zu spielen, weil Sie ja ähnlich sehen. Nur trug sie zuletzt kurze Haare, also bestand man darauf, dass Sie ihr Haar ebenfalls abschnitten. Ja, und der Mann auf der Straße? Ist vermutlich der Verlobte des Mädchens. Sie mussten ihm im blauen Kleid demonstrativ den Rücken zukehren, um zu zeigen, dass Sie, beziehungsweise Miss Alice, beziehungsweise die Rucastles, nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Du hast recht, Holmes. Und nachts hielt ihn die Dogge fern. Aber warum sollte der junge Mann von dem Mädchen ferngehalten werden? Ich hoffe, dass uns Miss Alice selbst heute Abend diese Frage beantworten kann. Was mich an diesem Fall allerdings außerordentlich beunruhigt, ist die Grausamkeit des Kindes. Sagten Sie nicht, der Junge sei abnorm grausam? Philipp? Was hat Philipp mit all dem zu tun? Meine liebe Miss Hunter, Dr. Watson wird es Ihnen bestätigen. Kein Kind ist von sich aus grausam. Es imitiert die Verhaltensweisen seiner nächsten Bezugsperson. So ist es. Und deshalb fürchte ich Schlimmes für die arme Alice. Wir hatten mit Miss Hunter verabredet, dass sie uns um 19 Uhr am hinteren Zugang des einsamen Landhauses erwarten sollte. Pünktlich trafen wir sie an der vereinbarten Stelle. Gut, dass Sie da sind. Ich weiß nicht, wie lange die Tür des Weinkellers den Wutausbrüchen von Mrs. Toller noch standhält. Hören Sie? Aha. Dann werden wir uns sputen. Was ist mit dem alten Toller? Der schlägt in der Küche seinen Rausch aus. Hier sind die Schlüssel. Gut. Zeigen Sie uns die Tür. Kommen Sie. Hier entlang. Das ist die Tür. Ich glaube, es ist der große Schlüssel. Nein. Ich fürchte, es passt keiner. Selbst nichts, Watson. Wir müssen durch das Holz. Ich bin bereit. Also, 2, 3. Das ist in der Tat eine Überraschung. Wo ist denn nun das Mädchen, Holmes? Wahrscheinlich hat Rucastle Verdacht geschöpft und sie herausgeholt. Da, Oberlicht. Oben lebt noch die Leiter. Aber das ist die Hofleiter. Sie hing noch an den Toreinfahrt, als die Newcastles abfuhren. So. Sehr interessant. Achtung! Miss Hunter zu mir! Watson, hinter die Tür! Ich glaube, dass noch jemand gleich eine große Überraschung erleben wird. Alice! Alice, bist du... Sie ist nicht mehr hier, Mr. Newcastle. Sie kommen zu spät. Wer zum Teufel? Toller! Toller! Lassen Sie Carlo los! Oh mein Gott, er lässt die Dogge los! Komm, Watson. Miss Hunter, Sie bleiben hinter uns. Mr. Newcastle war hinausgelaufen. Dort hatte Toller inzwischen die Dogge losgelassen, wie Newcastle es befohlen hatte. Der Hund sprang mit gefletschten Zähnen auf ihn zu und warf ihn zu Boden. Zu spät versuchte Toller, seinen Herrn zu warnen. Mr. Newcastle, nicht, Sir! Bleiben Sie von dem Hund weg! Um Gottes Willen, Sir, nein! Gehst du weg! Gehst du weg! Nein! Nein! Oh! Watson! Mein Gott. Der Hund hatte seit 2 Tagen nichts zu fressen. Es war ein grausiger Anblick. Der riesige Hund hatte seinen Herrn entsetzlich zugerichtet. Newcastle lebte zwar, aber er war für immer schwer gezeichnet. Gemeinsam trugen wir den schweren Mann ins Haus. Mrs. Toller half mir, ihn zu verbinden. Währenddessen schenkte Holmes dem durch die Ereignisse nüchtern gewordenen Toller einen 3-stöckigen Whisky ein. Danke, Sir. Den habe ich jetzt nötig. Trinken Sie auf das Wohl von Miss Alice, Toller. Ich denke, Sie wissen, wo sie sich jetzt befindet. Miss Alice? Nein, Sir. Ich weiß nur, dass Mr. Fowler sie heute Nachmittag aus dem Loch rausgeholt hat. Sie sah schlimm aus. Ihr Verlobter also. Ich nehme an, er hat auch dafür gesorgt, dass ihm der Schnaps nicht ausging. Wollen Sie noch einen? Gerne, Sir. Danke, Sir. Mr. Fowler war immer sehr großzügig, Sir. Auch als Miss Alice noch nicht da oben. Naja. Weshalb hat man sie eingesperrt? Ich weiß auch nicht so genau, Sir. Ich glaube, Mr. Newcastle konnte Mr. Fowler nicht gut leiden, weil... Naja, eigentlich gehörte ja Miss Alice der ganze Besitz hier. Das heißt also, die verstorbene Mrs. Newcastle hat ihre Tochter als Erbin von Copper Beaches eingesetzt und nicht ihren Mann. Ja, Sir. Er hat ja hier reingeheiratet, nicht wahr? Kann ich noch einen Schluck? Bedienen Sie sich, Toller. Oh, danke, Sir. Nun, Miss Hunter, damit ist der Fall klar. Mr. Newcastle fürchtete um seinen Besitz und um das Erbe für seinen verzogenen Sohn. Deshalb sperrte er Alice ein, vermutlich, um eine Verzichtserklärung von ihr zu erpressen. Ich kann es einfach nicht fassen, Mr. Holmes. Wie kann ein Vater so grausam gegenüber seiner eigenen Tochter sein? Was meinen Sie, wird das Miss Alice? Ich glaube, um die junge Dame brauchen wir uns nicht mehr zu sorgen. Dieser Mr. Fowler scheint ja ein tüchtiger junger Mann zu sein. Immerhin ist er uns zuvor gekommen. Aber ich denke, Miss Hunter, Sie werden sich eine neue Stellung suchen müssen. Ja. Wenn es Ihnen recht ist, fahre ich gleich mit Ihnen zurück nach London. Ich möchte keine Minute länger in diesem Haus bleiben. Verständlich, Miss Hunter. Habe ich Ihnen übrigens schon gesagt, ich traf neulich einen alten Bekannten, der eine Schule in Walsall leitet. Er erzählte mir, dass er dringend eine gescheite Pädagogin suche. Mr. Holmes. Kommen Sie, Miss Hunter. Ich habe vorsichtshalber im Hotel Schwan ein Zimmer für Sie reservieren lassen. Ihr Zug geht morgen früh um 8:30 Uhr ab Winchester.